der Jagd. Hast nur genommen, nie gefragt. Gehst deinen Weg, denn solche gehen, die sind wie du. Du packst nicht an, du schaust nur stumpf von weitem zu. Du sehnst dich nach ner warmen Haut, die sich weich anschmiegt und heust laut. Auch wenn du ne schwache Stelle an dir siehst, wenn man dir nahe kommt und in deinen Augen liest, von deiner Angst, die aus dir schreit, von Lederjacken Einsamkeit. Du fühlst dich hungrig und frei, schlägst zu, was ist schon da? Bist wie im Wind das welke Blatt. Du fällst so tief und bleibst noch immer auf dem Sprung. Ein krankes Tier getreten und so sterben jung. Dich quält wie auch die Meute schreit. Die Lederjacken Einsamkeit. Du fühlst dich hungrig und frei. Schlägst du was in. Die Bänder!